Guten Tag. Guten Tag. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Mein Name ist Emre Göktaş. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte zuerst Ihren persönlichen Daten notieren. Ja, Dann klar. besprechen wir über Ihre Beschwerde, okay? Ja. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Selma Schneider. Emma Schneider. Okay, mit Schneider mit EI, ja? Ja, genau. Gut, Frau Schneider, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 63 Jahre alt. 61. Verraten Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum. Ja, das ist der 22.08.58. 22. 8. 8. 58. 58, okay. Wie groß sind Sie? Ja, ich bin nur 1,56. Wie viel wiegen Sie? Ja, dafür wiege ich ein bisschen mehr. Ich wiege 82 Kilo. 82. Okay. Sind Sie verheiratet, Frau Schneider? Ja. Haben Sie Kinder? Ja, aber die sind natürlich schon groß, ne? Okay. Wie viele Kinder haben Sie? Drei habe ich gehabt, ja. Drei Kinder. Okay. Arbeiten Sie noch oder sind Na, Sie ich war Rentnerin? immer Hausfrau. Hausfrau, okay. Also habe ich auch nie Rente. Ich muss immer weiterarbeiten. Ja, genau. So, Frau Schneider, was kann ich für Sie tun? Tja, also genau genommen haben mich meine Freunde hierher gebracht. Ich war heute Morgen mit denen unterwegs. Wir wollten eigentlich eine Fahrradtour machen. Und da ist mir mit einmal, ja, ganz komisch geworden. Mir ist ganz heiß geworden, ich habe Schweißausbrüche bekommen, das Herz hat geklopft und oh, ich war ganz kribbelig. Und dann haben die gesagt, Mensch, Selma, was ist denn mit dir los? Und dann, ja, bin ich vom Fahrrad abgestiegen und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und dann haben die mich gleich hier ins Krankenhaus gebracht. Aber die nette Schwester da in der Ambulanz, die hat mir ein Glas Cola gegeben und seither geht es mir tatsächlich ein bisschen besser. Okay, Frau Schneider, wir haben gesagt, haben Sie auf dem Fahrrad gestürzt? Nein, nein, nein, mir ist so schlecht geworden. Okay. Haben Sie Ihre Bewusstsein verloren in diesem Zeitraum? Nein, nein, Nein, nein, ja. das nicht. Aber Okay. ich konnte tatsächlich nicht so gut gucken. Ja, die Sicht war mit einmal so verschwommen. Und was ganz komisch war, also die Arme haben richtig gezittert. Und auch die Arme und die Beine, da hatte ich so ein Kribbelgefühl. Ich habe mich ganz unwohl gefühlt. Und wissen Sie was? Ich bin ja mit meinen Freunden unterwegs gewesen. Mit einmal, ich konnte nicht sagen, wie die heißen. Ja, also das war ganz erschreckend. Aber jetzt geht's mir zum Glück wieder besser. Okay. Okay, ich verstehe. Gibt es noch irgendwelche Beschwerden? Haben Sie Brustschmerzen oder Atemnot? Nee, nee, sowas habe Gehabt? ich alles nicht. Also Okay. das war nur in dem Augenblick, dass das Herz so doll geklopft hat, aber richtig Schmerzen oder Atemnot hatte ich nicht, nein. Okay. Okay, so, was noch? Okay, möchten Sie noch etwas hinzufügen oder möchte ich noch ein paar über Ihre Vorgeschichte etwas fragen? Ja, was möchten Sie denn noch wissen? Okay, ist Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt? Ja, vor 5 Monaten hat man festgestellt, dass ich so einen Altersdiabetes habe. Okay, nehmen Sie dagegen Medikamente ein? Ja, ich nehme ja immer Metformin morgens und abends. Metformin. Morgens und abends. Also, heute haben Sie Ihre Medikamente eingenommen? Ich habe das heute Morgen auch genommen, ja. Mhm. Okay. Könnten Sie bitte genau sagen, haben Sie diese Beschwerden? Um wie viel Uhr, ich meine? Oh, ja, das war heute Morgen. Ja, dann bin ich denn aufgestanden, dann habe ich ein bisschen was gefrühstückt, aber weil wir die Fahrradtour machen wollten, habe ich nicht so viel gegessen, ne, damit ich nicht so einen vollen Magen habe. Und als wir dann losgefahren sind, war das nach kurzer Zeit schon, dass es mir so schlecht ging. Es war vielleicht so um 10 oder so. Okay, 10 Uhr. Okay, haben Sie Kopfschmerzen gehabt? Kopfschmerzen hatte ich nicht, nee. Okay, außer Diabetes, gibt es noch irgendwelche Erkrankungen? Ja, was habe ich denn noch? Vor einem Jahr hat der Arzt mal festgestellt, dass ich so ein bisschen Herzstolpern habe. Aber ich war da kürzlich zur Kontrolle und da war das eigentlich unauffällig. Dann, ja, so Kleinigkeiten halt, ne? Vor 2 Jahren war der Unterschenkel mal sehr entzündet. Da bin ich gestochen worden von irgendeinem Insekt und da hatte ich mit einmal ganz dolle Entzündung im Bein. Mhm. Aber das ist Gott sei Dank dann wieder weggegangen. Und jetzt habe ich was Blödes gerade in der einen Achselhöhle. Da habe ich mir eine Pilzinfektion geholt. Und da muss ich jetzt immer so Antipilzsalbe auftragen. Wissen Sie den Namen von Medikamente? Ja, das heißt Canesten, diese Salbe. Kann es denn? Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Nee, operiert worden bin ich noch nicht. Ich hatte vor 5 Jahren hatte ich mal einen Bruch im Sprunggelenk. Das musste aber zum Glück nicht operiert werden. Das ist mit einem Gips behandelt worden. Okay. Aber Beschwerden habe ich da jetzt immer noch. Beschwerden haben Sie immer noch. Ja, der Was für Arzt sagt, da Beschwerden ist jetzt haben Sie? Arthrose in dem Bein. Ach so, Arthrose haben okay. Sie haben gesagt, Sie Herzstolpen haben. Sind Sie zum Kardiologen gegangen in der letzten Zeit? Nee, aber beim Hausarzt war ich und der hat mich durchgecheckt und der hat gesagt, dass das jetzt gerade gut ist. Okay, nehmen Sie dagegen Medikamente ein oder? Hallo? Frage ich über Ihre Familienanamnese jetzt. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck? Ja, also meine Mutter, die hatte einen Schlaganfall. Was da alles dahinter steckt, aber die ist ja auch schon alt, die ist ja fast 90 Jahre alt. Und aber ich meine, immerhin ist die ja richtig alt geworden, ne? Okay. Und was noch? Sonst, ja, mein Vater, der hatte eine Krebserkrankung und ist nicht sehr alt geworden. Was für Krebs hatte er? Ja, das war was gar nicht so häufig, glaube ich, vorkommt. Man hat uns das gesagt, das ist Nebenhodenkrebs. Ich denke, denke, okay, Sie sind schon in einer Pause. Ja, klar. Das ist schon Okay. 10 Jahre. Gehen Sie regelmäßig zum Frauenarzt? Ja, also vor knapp einem Jahr war ich zuletzt und da war alles in Ordnung und bald habe ich wieder einen Termin, ja. So, haben Sie Fieber? Ja. Fieber? Habe ich jetzt nicht gemessen, aber ich fühle mich nicht fiebrig. Schlafen Sie gut? Eigentlich schon, ja, normalerweise. Ich meine, jetzt mit den, also ist mir nicht aufgefallen, dass ich schlecht geschlafen hätte. Nein. Okay, super. Heute Nacht habe ich auch gut geschlafen. Ich habe mich auf unsere Fahrradtour gefreut. Also, ja. Wie ist Ihr Appetit? Ja, der ist immer gut, das sehen Sie ja. 82 Ja, Kilo wiege ich ja nicht umsonst. das ist ein bisschen hoch, viel. Deswegen, Sie sollten unbedingt abnehmen, ja. Das sagen mir immer alle, ja. Okay, habe ich. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Nee, normalerweise eigentlich nicht. Okay, gibt es etwas, was Sie seelisch belastet? Oder Ja, so mental jetzt, belastet? dass mir da so schlecht geworden ist, das belastet mich natürlich, aber sonst, Mhm. ansonsten habe ich eigentlich ja, keine Probleme. Okay, gut. Also, als Medikamente, ich wiederhole nochmal. Sie nehmen regelmäßig Metformin zweimal. Ja. Wie viel Milligramm nehmen Sie? Metformin 500 steht da drauf. Okay, und benutzen Sie auch Canesten, Salbe? Kann es den selber? Ja, die muss ich zweimal am Tag auftragen. Mhm. Und was noch? Nehmen Sie irgendwelche Wenn Medikamente? ich Schmerzen habe in dem Fuß, Ja. ne, dann kann ich mal Diclofenac nehmen. Okay. Wie viel Milligramm? Oh, das weiß ich nicht. Okay. Brauchen Sie Frau Schneider? Och ja, nur noch ein ganz bisschen. Früher habe ich ja richtig viel geraucht, aber jetzt rauche ich nur noch 6 Zigaretten am Tag. Habe ich mich sehr eingeschränkt, ja. Okay, wie viele Zigaretten vorher haben Sie geraucht? Ja, also ich habe 40 Jahre lang habe ich richtig heftig geraucht. Da habe ich 15 Zigaretten am Tag geraucht. Also Mhm. kein ganzes Päckchen, aber 15 Stück, das war auch schon teuer genug, ja. Genau, 40 Jahre lang. Und trinken Sie Alkohol? Alkohol, ja, also insbesondere im Sommer trinke ich gerne mal ein Bier, ein bis zwei Flaschen und jetzt im Winter, ja, vielleicht mal so ein Bier am Abend. Okay. Nehmen Sie Drogen? Nein, habe ich noch nie genommen. Okay, gut. Ist Ihnen Allergie bekannt? Nicht, dass ich wüsste, nein, mehr Allergien. Ich bin auch nichts allergisch, ne. Okay, Frau Schneider. Meinerseits habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Ja? Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Ach, Sie haben ja so viel gefragt, aber ja, also, wie kann ich das denn verhindern, dass sowas nochmal wieder passiert und wie kommt das denn? Ja, Frau Schneider, ich verstehe Ihre Sorge, aber um die richtige Diagnose stellen zu können, brauchen wir noch ein paar Untersuchungen, weitere Untersuchungen. Deswegen kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen, was Sie haben und wie wir das behandeln können. Aber deswegen brauchen wir erstmal weitere Untersuchungen. Ja, was müssen Sie denn da mit mir machen? Ich würde Sie erstmal körperlich untersuchen, natürlich. Danach, ich brauche auch eine Laboruntersuchung. Ich nehme Ihnen Blut ab Okay, und Und ich möchte auch eine operative Untersuchung. Ich veranlasse eine Tomographie. Was untersuchen Sie da bei der Tomographie? Ja, Tomographie ist eine bildgebende Untersuchung. Durch diese Untersuchung können wir die innere Organe und innere Gewebe mit Hilfe von Röntgendarstellung darstellen und die Funktion beurteilen. Und was können Sie dann sehen? Ja, ich möchte eine Kopftomographie, Vom Kopf, okay. Kopf-CT veranlassen. Okay, ja. Deswegen, ich möchte Ihre Gehirn untersuchen erstmal, ja. Ah, okay, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut, okay. Ist die Strahlbelastung dabei doll? Ja, für diese Untersuchung müssen wir Röntgenbelastung benutzen, aber das ist nicht zu viel. Experten sagen, eine Person dürfen 20, 25 Mal in ihrem Leben diese Untersuchung durchführen lassen. Ja, so alt will ich ja nicht werden. Also das soll so klappen. Ja, okay. Gut. Ja, hat noch jemand Fragen dazu? Vielleicht fragen wir so etwas auch, Hör- oder Sehstörungen haben Sie? Oder Die Frau hat gesagt, dass sie Sehstörungen hat. Sie hat gesagt, sie hat verschwommen gesehen. naja, das habe ich Ne? nicht gesehen. Ja, Okay. gut. Nee, aber das hat sie beschrieben. Und vielleicht das so eine Frage auch stellen. Haben Sie heute Morgen frühstückt und haben Sie eine Geräte, damit Sie regelmäßig oder manchmal Ihre Blutzucker Untersuchen messen? können. Ja. Ja. Sie hat tatsächlich was dazu gesagt. Sie hat erstens gesagt, dass sie das Medikament genommen hat. Das hat er ja gefragt, ne? Emma hat gefragt, haben Sie heute Morgen auch das Metformin genommen? Und habe ich gesagt, ja klar, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte ja mit meinen Freunden auf die Fahrradtour und weil ich gedacht habe, ich will nicht so einen vollen Magen haben, habe ich nur ein bisschen gefrühstückt. Ne? Aber das ist natürlich genau der Punkt. Klar. Ne? Danke. Ja. Die sind auch immer auf der richtigen Fährte, ne? Kennt sich aus, ja. Okay. Gut. Bist du schon soweit? Ja, Ja? glaube ich, ja. Ja, Okay. eigentlich ist es ja kein komplizierter Fall, oder? Ja, kein Ja, komplizierter ja. Fall. Okay. Gut. Okay. Guten Tag. Ich habe einen neuen Patienten. Wenn Sie Zeit haben, ich möchte Ihnen die Patienten vorstellen. Ja, gerne. Okay, die heißt Frau Selma Schneider. Sie ist 63 Jahre alt und sie ist 82 Kilo und 156 Zentimeter groß. 82 Kilo schwer und 1,56 groß. Okay, ja. Genau. Und sie klagt über heute, ja, Frau Schneider hatte heute Morgen eine Fahrradtour. Während dieser Tour hatte sie folgende Beschwerden: Tachykardie und Hyperhidrose und Kribbelgefühl. Im Kribbelgefühl, Parese im Beine und die Arme zittert oder Haben gezittert, Fachbegriffe ja, okay. gezittert und sie mussten auf dem Fahrrad absteigen und Vom Fahrrad, sie musste vom Fahrrad absteigen, ja? vom Fahrrad absteigen und sie musste sich hinsetzen. Danach sie hat uns gekommen und Sie ist zu uns gekommen. sie ist zu uns gekommen und unsere Schwester hat ihr Cola gegeben und nachher fühlt sie besser. Da fühlt sie Nachher sich besser, okay. fühlt sie sich besser. Und sie hat heute Morgen ihre Medikamente, also sie hat Diabetes mellitus seit 5 Monaten und sie hat ihre Medikamente heute Morgen eingenommen. Was nimmt sie denn da? Metformin. Sie nimmt nur Metformin, okay. Ja, und aber sie hat nicht viel gegessen. Ah, okay. Und ja, in der Vorerkrankungen gibt es noch Extracystol und eine Pilzinfektion im Axillarbereich. Und okay, und was noch? In der Familienanamnese liegt bei der Vater Apoplex und bei der Mutter Umgekehrt. Epididymis-Karzinom. Umgekehrt. Mutter und Ja? Vater Ah, wechselt. genau. Bei der Mutter Apoplex und beim Vater Epididymis-Karzinom. Genau. Und Und der ist vegetativer. auch daran gestorben, oder? Oder. Ja, okay. Ich habe nicht hier geschrieben. Okay. Vegetative Anamnese ist unauffällig. Und wie ich gesagt habe, sie nimmt regelmäßig Metformin 500 Milligramm morgens und abends ein. Und sie benutzt auch Canestan-Salbe morgens und abends und bei Bedarf nimmt die Diclofenac-Tabletten ein. Und sie raucht 6 Zigaretten am Tag in der letzten Zeit, aber vorher hat sie 40 Jahre lang 50 Zigaretten am Tag geraucht. Okay. Ihr ist keine Allergie bekannt. Okay, das war unser Patient. Ja, was ist denn Ihre Verdachtsdiagnose? Also, nach den bisherigen Angaben gehe ich von Hypoglykämie aus. Aber dafür sprechen sogenannte Symptome. Aber ich habe, soweit ich weiß, Metformin macht keine Hypoglykämie. Ja. Ja. Ja, das hat mich tatsächlich auch gewundert, aber so ist der Fall. Okay, gut. Ja, aber was könnte, na gut, vielleicht hat sie wirklich so wenig gefrühstückt, ne? Genau. Und hat sich angestrengt, ne? Ja. Und Differentialdiagnostisch kommt zum Beispiel ein transthyretischer ischämischer Attack in Betracht. Genau. Deswegen vielleicht für die Verdachtdiagnose transthyretische ischämische Attacke kann besser sein in diesem Fall. Ich denke. Ja, also wir müssten auf alle Fälle was diagnostisch machen. Was würden Sie diagnostisch machen? Unbedingt brauchen wir erstmal körperliche Untersuchung. Bei der körperlichen Untersuchung müssen wir unbedingt neurologische Untersuchung durchführen. Stimmt, ja, sehr gut. Und Labordiagnostik ist wichtig. Ja. Glukosewerte, Blutzuckerwerte und was noch? Entzündungsparameter. großes Blutbild, das ist genug, glaube ich, erstmal. Und brauchen wir auch eine CT in diesem Patienten, Kopf-CT. Vom Kopf, ja, für welche Differentialdiagnose? Apoplex. Ja, genau. Und vielleicht gut. Können wir auch eine Duplex-Tomographie, Hals-Duplex-Tomographie. Ah, der Karotin. Ja, sehr gut. Genau. Ja, gute Idee. Gut, würden Sie auch ein EKG machen? Ja, für diesen Körper und der Patient hat ein Herzstolpern, deswegen brauchen wir auch ein EKG. Vielleicht der Patient hat eine Arrhythmie, dann die Patientin. Dann die Patientin hatte eine Arrhythmie, dann passiert eine ischämische Attacke. Okay, ja. Gut, ja, ich bin gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Halten Sie mich doch bitte auf dem Laufenden, was mit Frau Schneider weiter rauskommt, ja? Okay, gut. Ja, will noch jemand sich äußern zu Frau Schneider und zu Emre? Ja, ich hatte ein bisschen Stress wegen dieser Verbindung und meiner ja, Tochter, das ist deswegen ätzend. War ich ein bisschen durcheinander. Aber war eigentlich alles gut. Was mir nur aufgefallen ist, du machst konsequent immer noch dieselbe Geschichte, dass du bist nicht alleine, das machen fast alle. Danach ich mache, ja? Bitte andersrum, danach mache ich, ja? Wenn was vorne wegkommt, dreht sich das um, ja? Ich untersuche sie später, ne? Das kann man so richtig, dann ist es richtig, aber später untersuche ich sie. Ja, es ist nun mal so. Ja, gut. Aber ansonsten war das doch wieder eine Top-Anamnese. Und ich finde immer, sprachlich sind die Arzt-Patient-Gespräche bisschen normaler. Aber das liegt auch an meiner Aversion gegen diese komische Formulierung, die in diesen Arztgesprächen ja so gefordert wird. Ja, ich finde, die ist so unnormal. Ja, kein Mensch würde sagen, die Patientin stellt sich vor mit heute Morgen aufgetretenem Tralala Hopsasa, ja, sondern man würde sagen, ja, die Patientin ist von ihren Freunden hier in die Klinik gebracht worden. Man würde wahrscheinlich tatsächlich erstmal sagen, seit 5 Monaten ist bei deren Diabetes bekannt. Und der ist eigentlich bisher mit Metformin eingestellt. Aber die hatte heute Morgen typische Symptome einer Hypoglykämie. Ja. Ja? Und nämlich, sie hatte Herzrasen, Schweißausbrüche, Kribbeln in den Beinen, tralala. Also, ne, dann beschreibt man das alles. Aber es wird ja gefordert, diese komische Formulierung. Dass in Realität läuft die Prüfung auch nicht so. Die Prüfer hat immer Fragen, zum Beispiel unterbricht unser Gespräch und fragt noch etwas. Okay, das ich weiß das. Und was ist deine Verdachtsdiagnose? Warum denken Sie das? Und, wir müssen nicht alles vorstellen, ja. Wie Rauchgenussmittel oder Allergie und so weiter. Die möchte auch nicht das. Okay, ja, gut. Dann ist es ja tatsächlich eine relativ authentische Prüfungssituation. Ja? Aber natürlich müsst ihr das alles fragen. Und was ich eigentlich interessant finde, das habe ich jetzt bei den Düsseldorfer Fällen. Da gibt's ein großes Einleitungspaket an Informationen, ja. Wahnsinn. Wirklich so viel Stoff zum Lesen. Und da steht tatsächlich ganz explizit drin, fragen Sie nur solche Fragen, die wirklich im Zusammenhang stehen. Ja. Also, wenn jetzt jemand mit einem gebrochenen Bein kommt, ja, dann ist tatsächlich die Nachfrage, was weiß ich, nach der Familienanamnese mehr oder weniger müßig. Ja, selbst wenn der Vater oder die Mutter sich auch mal das Bein gebrochen hat, hat es nichts hiermit zu tun. Ja, ja, ja. Und Da ist irgendwie auch, ja, der Familienstand ist vielleicht nur insofern wichtig, dass man jemanden informieren muss und wie der Patient zu Hause versorgt ist, ja. Aber alles andere, ne, also wenn ich, ja, klar kann ich da nochmal fragen, ob der unter Nyktorie leidet, aber das hat eigentlich keine Relevanz für das gebrochene Bein. Ja, Ja, und auch ja. jetzt bei dieser Patientin, ob die jetzt nachts zum Klo geht oder nicht, das hat keinen Einfluss darauf, ob sie morgens vom Fahrrad fällt mit einer Hypoglykämie. Ne? Es ist also, ja. Ne? Aber das ist halt ein bisschen untypisch, die Situation, die wir in der Simulation haben. Ne? Ja. Gut. Du hast ja die Fälle selber. Du kannst ja noch mal nachlesen. Ja, ich muss noch mal Ne? hören und nachlesen. Naja. Fragen. Und ja, ich glaube aber, also bei dir habe ich echt keine Sorgen, dass die Prüfung läuft. Ja. Die sprachlichen Feinheiten, wo ich so ein bisschen pisselig bin, ja, das wird den Prüfern echt egal sein, denke ich. Ja. Und du bist so sicher unterwegs mit der Sprache, dass du ganz bestimmt keine Schwierigkeiten hast. Wirklich, ja, okay. Gut, aber ich freue mich natürlich, dass ich dir heute einen Mainzer Fall bieten Dankeschön. konnte. Dankeschön dafür auch. Gut. Okay. Ja,